Ein zentraler Anspruch, den die ästhetische Theorie Adornos an das Nachdenken über Kunst stellt, ist die Forderung konkreter Analysen von ästhetischen Gebilden, von den jeweils durch sie selbst gesetzten und befragten Ordnungsprinzipien und von ihrer Beziehung auf ein gesellschaftliches Ganzes und dessen historischen Status. Diese Aufforderung seitens Adorno ist nicht akzidentiell, ist keine gewissenhafte Bekundung eines aufrichtigen Interesses an Kunstwerken, auch neben dem philosophischen Argument. Die Forderung geht aus dem theoretischen Unterfangen selbst hervor, auch und gerade dort, wo sie durch Adorno selbst oder durch seine akademische Rezeption von theoretischen und metatheoretischen Schichten überlagert zu werden scheint. Die Frage, was aus der Situierung von Ästhetik und Kunst nach Adorno eigentlich für unser gegenwärtiges Verhältnis zu dessen Theorie folgt, hängt somit auch davon ab, ob und wie heute Interpretationen von Kunstwerken in die theoretische Reflexion eingehen und ob und wie ästhetische Phänomene anhand von Adornos Bestimmungen der Kunst aufgeschlüsselt werden können. Diejenige Bestimmung, anhand derer ich im Folgenden eine aktuelle und perspektivisch auch materialistische Relevanz von Adornos dialektischer Theorie stark machen möchte, ist die Bestimmung der Form. Der Begriff der Form ist keine abstrakte Bestimmung von Kunst. Er spricht keinem Formalismus oder Elitismus das Wort, sondern wäre mit Adorno vielmehr als das Austragen der paradoxen und dynamischen Konstitutionen von Kunst zu begreifen. Dass gerade diese Dynamik eng mit dem Gelingen ästhetischer Verfahren zusammenhängt, möchte ich exemplarisch anhand eines konkreten literarischen Künstlers herausarbeiten. Die Lyrik des 2005 sehr früh verstorbenen Thomas Kling ist von Beginn an Herausforderung und Affirmation des Gedichts. Wurde er in seinen ersten Veröffentlichungen und Auftritten in den 1980er Jahren gern als Punk und Sprachzersetzer wahrgenommen, so legt nicht nur dies, sondern auch sein poetologischer Einsatz von Popkultur, von dialektaler, umgangssprachlicher und vulgärer Mündlichkeit sowie sein Einsatz gewagter, zynischer sowie effektversierter, teils kahlauernder Rhetorik, so legt all dies den Eindruck nahe, dass sich hier doch sehr schnell ein schroffer Gegensatz festigen mag zwischen einer irgendwie postmodernen experimentellen Selbstinszenierung eines Künstlers einerseits und einem doch sehr historisch gewordenen Modernismus andererseits. Klarerweise ist jede einzelne der beiden Zuschreibungen falsch und anhand der Texte leicht zu widerlegen. Ob aber auch die Konfrontation von dichterischem Werk und ästhetischer Theorie über zeitliche und stilistische Distanzen hinweg aufschlussreich ist, muss erst noch gezeigt werden. Dies versuche ich im Folgenden, indem ich die Herausforderungen ästhetischer Form bei Adorno und Kling als ein theoretisches und ästhetisches Movens herausstellen möchte, welches in der eigenen Selbstüberschreitung die Reflexivität und das kritische Potenzial von Kunst verbirgt. Dazu beginne ich kurz mit einer Erläuterung dessen, was ich als Dialektik der Form bei Adorno verstehen würde. Anschließend stelle ich den Dichter Thomas Kling vor und beleuchte mit einer verknappten, exemplarischen Analyse, wie sein ästhetisches Verfahren die Dialektik der Form implementiert und reflektiert. 1. Adorno und die Dialektik der Form. Adornos Begriff der Form führt in das Zentrum seiner Kunstphilosophie. Im Begriff der Form kulminieren der Anspruch, die Verstrickung sowie das Potenzial von Kunst. Nach Adornos Einsicht ist Kunst genau deshalb das Gegenteil eines bloßen Anlasses oder kulturellen Epiphänomens, weil sie ihre Konstitution, ihre Bestimmtheit durch und innerhalb eines gesellschaftlichen Gefüges zum Moment ihrer Selbstreflexion weitergestaltet. Was Adorno als Form zu fassen sucht, ist dies Ineinander von Konstitution und Reflexion von Kunstwerken. Die berühmte und ja auch schon angesprochene Doppelbestimmung aus der ästhetischen Theorie charakterisiert Kunst als autonom und als fait social, also gesellschaftlichen Sachverhalt. Kunstwerke stehen als autonome, selbstbestimmte Gebilde wissenschaftlich-theoretischen sowie praktischen Ordnungen entgegen. Zugleich sind sie als menschliche Produkte von gesellschaftlichen Verhältnissen bestimmt und betroffen. Wesentlicher Anspruch der doppeldeutigen Kunst ist es, im Gegensatz zur instrumentalen Funktionalität kapitalistischer Vermittlungen und gegen die sowohl objektive wie subjektive Beherrschung und Zurichtung von Natur, dem Partikularen als einem in sich Vielfältigen zur Sprache zu verhelfen. Dieses Unterfangen bedarf aber der Organisierung von Form, da ein bloßes Strömen partikularer Momente oder die Darbietung einer für sich seienden Stimme der Natur stumm bleiben müssen. Die Vermittlung von mannigfaltigen Impulsen verleiht diesen eine expressive Gestalt, eine das Einzelne übersteigende Verbindlichkeit und damit einen wie immer auch flüchtigen allgemeinen Anspruch. Vermittlung und Form werden als Zusammenhang der Konstruktion und Organisation der einzelnen Elemente realisiert. Mit Adorno muss der Begriff der Form allerdings dagegen verwahrt werden, auf eine Dimension von Gestaltung heruntergebrochen zu werden. So als wäre etwa für die Lyrik das Reimschema, für die Musik die zeitliche Sukzession automatisch ausreichend, um die Form eines entsprechenden Gebildes zu begreifen. Ästhetische Form ist vielmehr die objektive Organisation eines jeglichen innerhalb eines Kunstwerks erscheinenden zum stimmig Beredten. Das ist für ästhetische Organisation entscheidend. Form ist bei Adorno mehrdimensional und dynamisch. Der Begriff soll alle Verfahren umfassen, die konkrete Werke jeweils neu als konstruktive Verfahren entwickeln oder auch negieren können. Form ist aber nicht nur konstruktiv, sondern als Form zugleich mimetisch. Da es auf das Einzelne gerichtet ist, muss sich im Ideal der Form für Adorno das Organisationsprinzip ästhetischer Einheit aus den konkreten Impulsen heraus und nur aus diesem bilden. Mit einer geläufigen, klaren Opposition von Form und Inhalt ist dies unvereinbar, weshalb Adornos Begriff der Form letztlich antiformalistisch ist. Zitat: Das Geformte aber, der Inhalt, sind keine der Form äußerlichen Gegenstände, sondern die mimetischen Impulse, welche es zu jener Bildwelt zieht, die Form ist. Zitat Ende. Form und Geformtes verweisen und beziehen sich aufeinander und sind immanent mit dem jeweils anderen vermittelt. Adorno vermag in ganz konkreten Analysen die inhaltliche, geschichtliche oder praktische Bestimmtheit künstlerischer Formen zu erfassen. Form ist sedimentierter Inhalt. Dennoch ist Kunst und das Beredtwerden des Einzelnen durch ästhetische Form laut Adorno gleichzeitig ein zutiefst problematisches Geschehen. Auch und gerade eine emphatisch gelingende Form, die durch Artikulation und Vermittlung ausgezeichnet ist, tut dem Geformten Unrecht an, indem sie dies artikuliert und vermittelt. Wieder Zitat. Das aber ist die Melancholie von Form. Stets limitiert sie, was geformt wird, sonst verlöre ihr Begriff seine spezifische Differenz vom Geformten. Darin verlängert sich das schuldhaft Herrschende in die Kunstwerke hinein, die es loswerden möchten. Form ist ihre Amoralität. Dem Geformten tun sie Unrecht an, indem sie ihm folgen. Zitat Ende. Was ich nun zunächst als philosophische Aporie ausnehmen könnte, führt bei Adorno letztlich auf die unauflösbare Verstrickung von Kunst und gesellschaftlicher Herrschaft. Zitat: Die ungelösten Antagonismen der Realität kehren wieder in den Kunstwerken als die immanenten Probleme ihrer Form. Zitat Ende. Kritisch ist Kunst, oder kann sie sein, weil sie genau darauf reagieren kann. Nicht also, weil sie sich etwa einfach von Beginn an besonders fair gegenüber den singulären Momenten verhielte. Für Adorno konvergieren Form und Kritik, weil ästhetische Form in gelingenden Werken als einheitsstiftendes Prinzip sich selbst zum Moment transformiert und damit an ihrer eigenen reflexiven Selbstüberschreitung arbeitet. Zitat: Gesetzte Einheit suspendiert sie als Gesetzte stets sich selber. Ihr ist wesentlich, durch ihr anderes sich zu unterbrechen, ihrer Stimmigkeit nicht zu stimmen. In ihrem Verhältnis zu ihrem Andern, dessen Fremdheit sie mildert und das sie doch erhält, ist sie das Antibarbarische der Kunst. Durch ihre Form also reflektiert Kunst ihre in sich widersprüchliche Faktur, indem sie ihr limitierendes Wesen selbst noch einmal unterbricht und in diesem Moment ihr anderes, Mimesis und Impulsivität, an der eigenen Bewegung, an der eigenen, Zitat, leibhaftigen Zucken, Zitat Ende, zur Geltung bringt. Anzugeben, worin dieser Punkt größter Widersprüchlichkeit und Expressivität genau liegt, erfordert für Adorno zugleich eine historisch-gesellschaftliche Analyse, was es konkret heißt, dass Form sich selbst unterbricht, ist nicht aus der theoretischen Erwägung ableitbar, sondern wird im konkreten ästhetischen Gebilde entschieden. In beiden Aspekten zeichnet sich Adornos Begriff der Form als Begriff einer materialistischen Ästhetik aus. Zwei, Ohrenbelichtung für alle. Ich muss noch gar nicht umblättern. Thomas Klings Gedichte. Wie summt man auf den Alltag? In der Lyrik der 80er Jahre hat sich gezeigt, dass sich ein mehrdimensionaler Blick, ein Facettenblick wie bei Insekten, besser bewährt, eine inhomogene Gesellschaft und Dinge des Alltags aus überraschenden Blickwinkeln zu schildern. Und dabei ist Sprache gefragt, streng durchgearbeitete Sprache. Thomas Kling im Gespräch mit Heribert Brinkmann 2001. Diese Arbeit an der Sprache ist in der Lyrik Thomas Klings die Arbeit an einem Komplex, der technologisch, historisch und kulturell immer schon verschiedenste Ausdrucks- und Vermittlungsformen zusammenschmilzt. Sprache in ihrer Gegenwart wahrnehmen und produzieren heißt bei Kling, die grelle und zugleich verdrängte Kontinuität von Gewalt sowie das anhaltende Verlangen nach Expression hervorzukehren, die die Gegenwart mit einem verschlossenen, verzweigten und sich bewegenden Geschichtsraum verkeilt. Dabei ist nach Kling die, Zitat, Einbeziehung aller existierender Medien gefragt, Zitat Ende. Es geht also nicht um lyrische Innerlichkeit, sondern um vielzüngige und polymediale Zentrifugalkräfte des Sprachlichen. Das Gedicht als Archäologie und als Sprachinstallation, wie Kling seine Gedichte selbst bezeichnet hat. Für die Lyrik der Gegenwart wurde Kling ungemein einflussreich, ohne schulbildend zu werden oder eine stilistische Richtung oder, schlimmer noch, Gesinnung zu etablieren. Zu seinen affirmativen Bezugspunkten gehören Moderne und Avantgarde, also Surrealismus, Dada, Expressionismus, die Wiener Moderne, die Wiener Gruppe, also die Nachkriegsavantgarde aus Österreich und Paul Celan. Doch auch die gebrochene Wiederaufnahme und Montage von Dichtungstraditionen aus Antike, mittelalterlichen Minnesang und dem Barock. Außerdem besteht Klings großes Interesse in der Aufnahme, Aneignung und Transposition anderer Medien. Dazu gehören alle erdenklichen technologischen Verfahren und Instrumente der Kommunikation, Speicherung, Beschleunigung. Dazu gehören aber auch die anderen Künste, insbesondere die bildende Kunst. In Form von Gemälden, mit Gemäldegedichten, also lyrischen Bildbeschreibungen, die er weiterentwickelt, dieses Genre. Auch in Form von Anwendung ästhetischer Verfahren der bildenden und darstellenden Künste oder in der direkten Interaktion zwischen den Gedichten und Fotografien oder wenn er seine Lesungen durch instrumentale Performances erweitert. Vor allem mit dem genialen Drummer Frank Kölges ist das geschehen. Insbesondere der laute Vortrag ist für Thomas Klings poetologisches Verfahren zentral, kann dieser doch gerade über die Dimension der stimmlichen Darbietung seine Lyrik als polyphones und polylinguales Arrangement ausgestalten. Später treten zu den Lesungen die CDs hinzu, wo Kling die Gedichte einliest und die dann immer bei den Gedichtbänden dabei liegen. Der Vortrag ist nicht einfach eine stilistische Raffinesse von Klings Lyrik, sondern markiert seinen Anspruch an das Genre selbst. Im Vortrag der eigenen Texte werden Präsenz, Körper, Lokalisierung, Haltung und Sound als konstitutive Momente des Gedichtes selbst verwirklicht. Die Auftritte Klings wurden nichtsdestotrotz vielfach als Zerschreddern von Sprache durch filterlose O-Töneinschübe, als vornehmlich provokante Punk-Ästhetik oder als experimentelle Hörstücke missverstanden. Nie jedoch wird bei Kling eigentlich das Gedicht verlassen, der Text in das Ereignishafte aufgelöst oder in eine nun ganz neue Mixed-Media-Kunst umgewandelt. Zumindest für das Gedicht gilt offenbar, dass es seine größte Bedeutung und Erweiterung durch die Rückführung aller Mittel und Medien in die Sphäre lyrischer Artikulation gewinnt. Klings performative Erweiterung des lyrischen Textes, der wilde, hochstilisierte und teils überaus aggressive, zumindest am Anfang, Vortragsstil, sind als Attacke zu verstehen, als bestimmte Negation eines seinerzeit verbreiteten Raunens von Gedichten und Lesungen, insbesondere in Deutschland, zwischen moralischer Didaktik und resigniert privater Innerlichkeit. So ist auch das folgende Beispiel, Waldstück mit Helikopter, alles andere als eine Verurteilung von Naturzerstörung aus Sicht einer festen moralischen oder individuellen Sprecherposition. Klings sehr singuläres dichterisches Vorgehen in seinem frühen Band Geschmacksverstärker von 1989 kann vielmehr im Sinne Adornos als ein Sichtentladen ästhetischer Form gefasst werden. Ich spiele jetzt gleich ab diese Lesung, die er gemacht hat. Am Anfang spielt kurz Frank Kölges, den man hier links sieht. Und danach kommt dann Kling, der liest. Und das ist das Gedicht, vielleicht ein bisschen lesbar oder auf den Zetteln. Und dann Audio 1, bitte. Waldstück mit Helikopter. Da die Schatten sich einbuddeln, die Tage wimmelndes Mäusenest sich rasend vermehren und frisch operierte, verstrahlte Engel in ihre Krebshäute eingenäht, die Augen zur Decke richten. Weite Rimpext, kein Jogger. Die Hand am Gemskrickelgriff auf belichteter Lichtung, geblendete Lichter, Nacht und Pechblende, nach Tierblut riechender Kofferraum, gereckte Eisenopfertiere, die Krust an der Schlinge. Als Hirschfänger, ins Bild springend, von der Bundesstraße gerecktes Geweih im Warnschild, direkt ins Wohnzimmer gegenüber der Schrankwand springendes Wild. Sehen Sie die Fotografien, diese Fototapete. Sehen Sie sich das an. Ein blau-hechelnder Jogger und weite Rimpest. Über unseren Köpfen die Drohne. Und abgeschwenkt. Die Druckwelle entfernt sich. Nachdröhnendes Hubschrauberohr. Hochhackige Spaziergänger und Silben. Waldsilber. Ein milder Abend. Vorbei hastende Joker. Treibersuff im Restforst und Jagdherrn. Gekonnte Abschüsse. Besudelte Zweige. Sprachquoten erfüllt. Ebenso Sperberabschuss. Die Strecke nummeriert und brechend zuschlagende Herbstmanöver. Am brennenden Waldrand MG-Nest ausgeräuchert, kaum Flurschaden. Fröhliches Fuchs vergasen, Halogen, durchs Holz brechen die Leopards. Entfernung, die Weite im Text, da der Farn braun wird, die Tage sich besudeln, tarnungsgemäß und in der Ferne schon entfernt. Die evozierte Naturszenerie des Waldstücks wird schon im Titel verfremdet und erscheint als vielfach gebrochenes Ineinanderschießen verschiedener semantischer Felder, Stimmen und Sprachpositionen. Erprobt wird der erwähnte simultan mehrdimensionale Facettenblick des Insekts. Den Text prägt insgesamt eine sich rasant beschleunigende, aggressive Hast, in welcher sich die Fachsprachen und Jargons gnadenloser Jagd und militärischer Zerstörungskraft mit signifikanten Elementen des bundesrepublikanischen Alltags der 80er Jahre verschränken. Bundesstraße, Wohnzimmer, Fototapete und Schrankwand sowie strebsame Outdoor-Freizeitaktivitäten wie Joggen und Waldspaziergang. Mehrfach tauchen Tiere auf, aber nur als gereckte, abgeschossene, vergaste Opfer oder selbst bereits als Jagd- und Kriegsgerät, wie die Leopards oder die Drohne, die ist ja auch ein Insekt. Eine Ausnahme macht das über Verszeilen, über mediale wie semantische Felder hinweg springende Wild. In der Ordnung von Worten und Buchstaben wird bei Kling ständig in die Ordnung, wird bei Kling ständig eingegriffen. Ihre klangliche und visuelle Materialität wird präzise überformt. So lässt sich die am Schluss nur negativ und kahlauernd angedeutete Aufhebung der Gefahr, die Entwarnung, in der von Kling entsprechend hochaffektiert gesprochenen Entfernung nur noch klanglich assoziieren und entpuppt sich durch den Zeilensprung, also hier bin ich, ja, durch den Zeilensprung und durch das folgende Versenkt- oder Braunwerden des Fahns nicht als Auflösung, sondern als Vollendung des Zerstörungswerks. Das Gedicht schließt anknüpfend an die Nähe von Fahren und Ferne mit einer Bewegung des Entzugs, der sich genauso gut auf das vorangegangene destruktive Sprachgeschehen wie auf dessen rettende Auflösung beziehen ließe. Auf diese Weise dynamisiert und polarisiert das Gedicht das, was Adorno als mimetische und konstruktive Momente bezeichnet. Beide werden gegen und ineinander geschoben, was spezifische ästhetische Überschüsse und poetische Reflexivität erzeugt. Daran wirkt Thomas Klings Aufführung des Textes entscheidend mit. Dieser zieht alle Register stimmlicher Präzision und auditiver Überbelichtung. Seine Performance hebt den hetzenden Charakter des Gedichts als eine unmittelbare Präsenz von Sprachkaskaden heraus. Dies alles geschieht im Sinne einer mimetischen Intensivierung, die zugleich hochartikuliert bleibt und virtuos unterschiedliche Tempi, Stimmen und Tonlagen einzuschalten vermag. Bezeichnet es zum einen, dass noch sein mimetisch intensivierter Vortrag stellenweise genau die Elemente des Geschriebenen wie durch einen Verstärker herausstechen lässt. Also etwa, wenn er es hier mit dem hechelnden Ton, ein blau hechelnder Jogger und so weiter, genau die Hebung im Versmaß akzentuiert. Das also auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber immer wieder auch stimmliche Interpretationen der Schrift Ebene herausstellt, also Effekte, die im Text nicht zwingend so angelegt scheinen, die aber dennoch aufschlussreich sein können. Vor allem dann hier in diesen Passagen, wo es wirklich ins Schreien geht, wo das Waldsilber, ein milder Abend mit dieser hochgestellten Stimme gesprochen wird und so weiter. Also Mimesis und Interpretation, sie scheinen mir ko-konstitutiv für das Verhältnis von schriftlichem und vorgetragenem Gedicht. Nach Adorno ahmen Aufführungen die Konstitution des Kunstwerks selbst noch einmal nach. Zitat: Solche Nachahmung liest ebenso aus den Signa der Kunstwerke ihren Sinnzusammenhang heraus und folgt ihm, wie sie die Kurven nachfährt, in denen das Kunstwerk erscheint. Dazu bedarf es aber zugleich der neuen Interpretation und Artikulation des Kunstwerks. Zitat: Jede nicht interpretierende Aufführung ist sinnlos. Zitat Ende. Nachahmung und deutende, setzende Konstruktion sind in der Produktion, der Aufführung und der Rezeption von Kunst aufeinander verwiesen. Für Adorno hängt das reflexive Potenzial und die Selbstüberschreitung der Form auch daran, dass sie in der ästhetischen Aufführung und Erfahrung den neuen, aktualisierenden Vollzug ihrer spannungsreichen Konstitution verlangt. Und Thomas Kling findet selbst dafür einen Ausdruck, der seiner Ansicht nach den Prozessen der Verschriftlichung, also Produktion, der gesprochenen Aufführung und der Rezeption entspricht und der wirklich Mimesis und Konstruktion vereinigt, das Lippenlesen. In diesem Sinne schalten wir uns jetzt nochmal in das Gedicht ein. Waldstück mit Helikopter arbeitet an seiner eigenen Aufspreizung, die sich visuell räumlich, klanglich temporal und hinsichtlich der semantischen Überlagerung vollzieht. Die ästhetischen Verfahren der Selbstaufschreizung sind ihrerseits vielfältig und divergent. Vielleicht würde ich vor allem auf dieses hier eingehen, das weite Rimtext, das für das Gedicht eine Art leitmotivische Komposition darstellt und dreimal in variierter Form auftaucht. Sie führt das Verfahren der Aufspreizung und Zurichtung an sich selbst durch und öffnet damit auch semantisch eine metapoetische Position. Die vorwärts drängende Floskel, weiter im Text, Adorno hätte sie gehasst, wenn er sie kennt, wird durch die Verschiebung des Buchstabens R mit einer räumlich assoziativen Weite im Text verschränkt. Diese optisch eindrücklichste Gestalt des Gedichts durch die Großschreibung hat strukturbildende Funktionen und führt am Schluss auch die enigmatischen Eingangsverse fort. Die kommen ja dann wieder. Im Verlauf des Gedichts werden die beiden Versalienstellen der weite Rimtext von Kling im militärischen Befehlston intoniert. Durch diesen zweiteiligen, also selbst aufgespreizten militärischen Appell, also so wie Kompanie Marsch, in derselben Art wird das hier dargestellt, also durch diese Aufspreizung wird eine mögliche poetisierende oder ästhetisierende Dimension der Weite, also was Transzendierendes, sowohl aufgerufen wie unterlaufen. An diesen Stellen des Eingriffs erweist sich die selbstkritische Überschreitung von Form daran, dass das Gedicht die Möglichkeit des eigenen poetischen Darstellungsaktes nicht seinerseits ungebrochen voraussetzt und dann mit grellen Inhalten füllte. Stattdessen wird der Darstellungsakt und die mögliche ästhetische Öffnung des arrangierten Materials selbst als ein Moment in die Dynamik der geschilderten Gewalt eingeschrieben. Adorno beschreibt solche Prozesse unter anderem mit der Kategorie der Intensität. Die Intensivierung und reflexive Überschreitung des Gefüges artikuliert sich im weite Rimtext nicht zuletzt als Aufruf an die Rezipierenden, welche Zerstörung und Darstellung zusammendenken müssen und in den Mikrostauungen und Spreizungen nahezu aller Sprachpartikel in diesem Gedicht auch wirklich immer wieder neu damit konfrontiert werden. So ist das nur vordergründig als zerschredderte Textmontage erscheinende Gedicht tatsächlich ein hochreflexives Gebilde, das sein spannungsgeladenes Material einerseits und die Parameter und Paradoxien in der Darstellung dieses Materials andererseits ineinander blendet, was, in Klings Ausdrucksweise gesprochen, zu Mehrfachbelichtungen führt. Ich komme zum Schluss. In den vielen Werken nach Geschmacksverstärker werden die reflexiven Mehrfachbelichtungen auf eine gemäßigtere, reflektiertere Weise fortgesetzt und an kulturell und sprachlich verschütteten oder besonders aufgeladenen Gegenstandsbereichen geschärft. Klings Verfahren verbindet nun die horizontale Spreizung von Gegenwart, den Facettenblick, mit einem in die historischen Schichtungen gerichteten spracharchäologischen Blick, der Vergangenes gleichsam ins Präsens sampled und ihm zu hermetischer Virulenz verhilft. Eine von mehreren metapoetischen Selbstzuschreibungen für dieses Verfahren ist die Notgrabung. Das gleichnamige Gedicht gehört zu Klings Zyklus Mittelrhein, in zwei Substantiven geschrieben, einer Gegend, die als kultureller Melting Pot sowie als national-ideologisch formativer und gewaltgeladener Sprachraum aufgespannt wird. Bitte Audio 2 dazu noch einmal. Das ist also nur ein Auszug. Geöffnet die Nahe, der Rhein überm geöffneten Zufluss. Mündung, Endung, Schlehen, Winters, die im Luftzug stehen, als höbe sich etwas ab. Überflogener, beabsichtigter Sprachraum, dem zugesprochen Schatten aller Schatten herausgeröntgt gehört. Aufgerissene Sprachräume, alte Pflanzenkupfer. Notgrabungen in achtsam sich umblätternder Luft. Genau, da hört's auf. die genuin dichterischen Arten der Verbindung von Worten und von Sprachen mittels Klang, Assonanz, semantischen Partikeln, Rhythmus, Zeilensprung und so weiter, werden in Klings Werken zu Elementen reflexiver Unterbrechung. Der Auszug beginnt bald mit einem komprimierten Binnenreim, der den Kling sehr genau einsetzt. Während in parataktischer Reihung das Bild des Schledorns an der Mündung der Nahe in den Rhein aufsteigt, wird in diesem Bild oder Prozess das poetische Prinzip des Endreims, die Endung oder das Münden der Wörter selbst thematisch, ebenso wie das Poetisierende, sich abheben. Der Sprachraum ist für die Ideologie wie für den ästhetischen Akt ein beabsichtigter. Die anschließende und bei Kling häufig eingesetzte Wortwiederholung, hier die sich umblätternde Luft, markiert den kleinsten Übergang, markiert im kleinsten Übergang das Gedicht als ein Gefüge, das sich durch Bezug auf seine textuelle und materielle Faktur öffnen und etwas zur Erscheinung bringen kann. Zur Erscheinung kommen hier die Schatten, die ja zu Beginn des Waldstücks mit Helikopter gerade dabei sind, sich einzubuddeln. Sie werden in einem pathologischen Befund aus dem Sprachraum herausgeröntgt. Bei Kling sind es Gewalt und Vernichtung. Die Kontinuität der Nazizeit, vor allem aber auch dann der ganze Komplex des Ersten Weltkriegs oder die Hexenverfolgung des Mittelalters. Ebenso geht es aber um die Freilegung verschollener Fachsprachen und Idiome, in diesem Zyklus zum Beispiel die Sprache der Flößer, wenn auch immer als verschollene. Und es geht um die perzeptive Reaktualisierung von historischen Ereignissen. In Klings Lyrik wird mithin ein Umblättern von Kritik und Rettung erfahrbar. Sein kritisches Verfahren zur Sprache und Geschichte hat einen virulenten Bezug auf Ereignisse der Gegenwart. Also auch etwa 9-11, die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen, auch der Kosovo-Krieg, mal mehr, mal weniger explizit. Und er ist immer auch mit einer Affirmation von deren wacher Erfahrung und ihren möglichen und verborgenen Sprachen verwoben. Kritisch wird das Kunstwerk nach Adorno, indem es durchform den immer schon bestätigten, verstandenen und kommensurabel gemachten Ordnungen von Welt, von Gesellschaft entgegensteht. Dass ästhetische Formen dabei immer gleichzeitig dissident freilegend, wie auch als restriktive Einheit oder als nur scheinbare Versöhnung, in Schuld verstrickt ist, muss in der Form als ethisch-ästhetisches Problem mitgestaltet sein. Form wird dadurch prozessual. Daher ist das Kunstwerk laut Adorno, Zitat, als Seiendes ein Werdendes. Was an ihm erscheint, ist seine innere Zeit. Und die Explosion der Erscheinung sprengt deren Kontinuität. Klings Lyrik leistet eine kritische Reflexion lyrischer Form, indem es die Bewegung und Reibung von Sprachschichten selbst zum Thema macht. Dazu gehört, dass seine Gedichte ihre zumindest partikular prägnanten Gehalte und Materialien immer stärker mit Verfahren ihrer Schichtung, Speicherung und Darstellung verschränkt. Gedicht als Notgrabung, als Röntgen, Sondage, Kennungsdienst, als Palimpsest und rangeschraubte Ferne. Jeweils ist bereits das Verfahren als historische Prozedur spezifiziert und ihrerseits mit materieller und ästhetischer Überschüssigkeit verbunden. Präsenz, Verschaltung und Entzug. Die Energie und das Rauschen der Zeichen fallen immer wieder in eins. Ist Form immer restriktiv, abschneidend und verstrickt mit dem, was sie ästhetisch kritisiert, so gelingt es Kling gerade im expliziten Einbezug dieser manipulativen Dimension, also im Sinne Adornos, durch ein emphatisches Mehr an Form über die Form selbst hinaus zu gelangen und die innere Zeit seiner Gedichte als gesellschaftliche Dynamik der Sprache selbst hervorschießen zu lassen. Das Gedicht wird wie letztlich die Sprache selbst zur mehrdimensional begehbaren und begangenen Installation mit einem genuinen Zeitkern. Somit bleiben Klings Gedichte schließlich nicht autark für sich. Das dass autonome Form nicht einfach abstrakt negativ ist, sondern geradewegs in die Verstrickungen von Material und Gesellschaft hineinführt, ist vielleicht eine Hinsicht, in der Klings Lyrik diesen auch bei Adorno vorfindlichen, aber diskursiv doch etwas verschütteten Gedanken plastischer machen kann. Die in hohem Maße mimetisch konstruierten Explosionen von Klings Gedichten verändern, wenn sie gelingen, lesen, hören, sprechen. Sie richten sich auf das zurück, woran sie sich bestimmt und geformt haben, auf die präzise Wahrnehmung von Alltag und Gegenwart, auf die Übergänge von Medien und Künsten und auf die Wahrnehmung von Sprache selbst als eine mit Ausdruck, Geschichte und körperlich geladene Konfiguration. Vielen Dank.